Stein webt sich das, was ewig bleibt, leise im Gemüt. Edle Stille wohnt in dem Geist, der Ruhe fand, fern von Prunk und Gier. Zufriedenheit strahlt wie ein Licht aus Kalt. Was uns tief berührt, bleibt ein Schatz aus reinem.